Knecht wusste beim Erwachen nichts mehr davon. Aber als ihn später bei einem Morgengang der Meister fragte, ob er einen Traum gehabt habe, war es ihm, als müsse er etwas Schlimmes oder Aufregendes im Traum erlebt haben. Er sann nach, fand den Traum wieder, erzählte ihn und war verwundert über seine Harmlosigkeit. Soll man denn auf Träume achten? Man soll auf alles achten, denn man kann alles deuten. In welche Schule möchtest du denn am liebsten kommen, Josef? Knecht errötete bei dieser Frage. Ich glaube nach Waldsell. Ich dachte es mir. Du kennst doch den alten Spruch, gignit autem artificiosam? Gignit autem artificiosam lusorum gentem cella silvestris. Zu Deutsch, Waldsell aber bringt das kunstreiche Völkchen der Glasperlenspieler hervor. Wahrscheinlich ist das dein Weg, Josef. Du weißt, dass nicht alle mit dem Glasperlenspiel einverstanden sind. Sie sagen, es sei ein Ersatz für die Künste und die Spieler seien Belletristen. Sie seien nicht mehr als eigentlich Geistige zu betrachten, sondern seien eben frei fantasierende und dilettierende Künstler. Du wirst ja sehen, was daran wahr ist. Dass das Spiel Gefahren hat, ist gewiss. Eben darum lieben wir es. Auf gefahrlose Wege schickt man nur die Schwachen. Du sollst aber nie vergessen, was ich dir so oft gesagt habe. Unsere Bestimmung ist, die Gegensätze richtig zu erkennen. Erstens nämlich als Gegensätze, dann aber als die Pole einer Einheit. So ist es auch mit dem Glasperlenspiel. Die Künstlernaturen sind in dieses Spiel verliebt, weil man darin fantasieren kann. Die strengen Fachwissenschaftler verachten es. Und auch manche Musiker tun es, denn ihm fehle jener Grad der Strenge in der Disziplin, den die Einzelwissenschaften erreichen können. Nun gut, du wirst diese Gegensätze kennenlernen und wirst mit der Zeit entdecken, dass es nicht Gegensätze der Objekte sind, sondern der Subjekte. Denn in Wirklichkeit, das heißt in den großen Seelen und überlegenen Geistern, gibt es diese Leidenschaft nicht. Jeder von uns ist nur ein Mensch, nur ein Versuch, ein Unterwegs. Er soll aber dorthin unterwegs sein, wo das Vollkommene ist. Er soll ins Zentrum streben, nicht an die Peripherie. Merke dir, man kann strenger Logiker oder Grammatiker und dabei voll Fantasie und Musik sein. Man kann Musikant oder Glasperlenspieler und dabei ganz Hingabe an Gesetz und Ordnung sein. Der Mensch, den wir meinen und wollen, der zu werden unser Ziel ist, würde jeden Tag seine Wissenschaft oder Kunst mit jeder anderen tauschen können. Er würde im Glasperlenspiel die kristallenste Logik aufstrahlen lassen und in der Grammatik die schöpferischste Fantasie. So sollten wir sein. Man sollte uns zu jeder Stunde auf einen anderen Posten stellen können, ohne dass wir uns dagegen sträuben und uns verwirren lassen. Aber sind jene, die so starke Vorlieben und Aversionen haben, nicht die leidenschaftlicheren Naturen? Das scheint zu stimmen und stimmt doch nicht. Um für alles tüchtig zu sein und allem gerecht zu werden, braucht man gewiss nicht ein Minus an Seelenkraft und Schwung und Wärme, sondern ein Plus. Was du aber Leidenschaft nennst, ist nicht Seelenkraft, sondern Reibung zwischen Seele und Außenwelt. Wer die höchste Kraft des Begehrens ins Zentrum richtet, gegen das wahre Sein hin, gegen das Vollkommene, der scheint ruhiger als der Leidenschaftliche, weil man die Flamme seiner Glut nicht immer sieht, weil er zum Beispiel beim Disputieren nicht schreit und nicht mit den Armen fuchtelt. Aber ich sage dir, gerade er muss glühen und brennen. Wenn man doch wissend werden könnte, wenn es doch eine Lehre gäbe, etwas, woran man glauben kann. Alles widerspricht einander, alles läuft aneinander vorbei, nirgends ist Gewissheit. Alles lässt sich so deuten und lässt sich auch wieder umgekehrt deuten. Man kann die ganze Weltgeschichte als Entwicklung und Fortschritt auslegen und kann ebenso wohl nichts als Verfall und Unsinn in ihr sehen. Gibt es denn keine Wahrheit? Gibt es keine echte und gültige Lehre? Der Meister hatte Josef noch nie so heftig reden hören. Es gibt die Wahrheit, mein Lieber. Aber die Lehre, die du begehrst, die absolute, vollkommen und allein weisemachende, die gibt es nicht. Du sollst dich auch gar nicht nach einer vollkommenen Lehre sehnen, Freund, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Die Gottheit ist in dir, nicht in den Begriffen und Büchern. Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert. Mach dich auf Kämpfe gefasst, Josef Knecht. Ich sehe wohl, sie haben schon begonnen. Wenn diese Einführung in die Meditation so tiefen und nachhaltigen Eindruck auf Josef machte, so tat sie es nicht durch eine besonders feine oder eigenartige Technik, sondern nur durch die Person, durch das Beispiel des Meisters. Der Musikmeister aber, seiner Macht über diesen Jüngling sicher, sprach und lehrte beinahe gar nichts. Ich beobachtete ihn oft, wie er mit halbgeschlossenen Augen in sich versank, danach wieder so still, so kräftig, heiter und freundlich zu blicken vermochte. Nichts hätte mich inniger vom Weg zu den Quellen, vom Weg aus der Unruhe in die Ruhe überzeugen können.